Person des Angesehenen ist nicht mehr zu erkennen. Das Kind der Herrin wird zum Sohn ihrer Sklavin. Wo bleibt der General? Bitte, bitte, ich hab Ordnung. Die Ratsherren suchen schon Obdach im Speicher. Wer kaum auf den Mauern nächtgen durfte, regelt jetzt sich im Bett. Wo bleibst du, General? Bitte, bitte, ich hab Ordnung. Der sonst das Boot ruderte, besitzt jetzt Schiffe. Schaut ihr, Besitzer, nach ihnen, so sind sie nicht mehr sein. Wo bleibst du, General? Bitte, bitte. Fünf Männer sind ausgeschickt von ihrem Herrn. Sie sagen, geht jetzt selber den Weg. Wir sind angelangt. Oh, oh, oh, oh. Wo bleibst du, General? Bitte, bitte, schaff Ordnung!